Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 40. Adams Rede über seinen Fall. Zweiter Teil. Denn bei Gott ist kein Wesen in irgendeinem Betracht, und es liegt ihm auch ewig nichts an Milliarden solcher Geister, wie du einer bist, denn er vermag in jedem Augenblicke zahllose Milliarden noch größerer Geister, denn du hervorzurufen, um sie dann wieder zu vernichten auf ewig, wenn sie nicht entsprechen seiner ewigen Herrlichkeit. Daher bedenke, was Gott ist und was er will und was du bist und was du mit deinem dir verliehenen freien Willen wollen sollst, damit die große Herrlichkeit Gottes in dir offenbar werden möchte und so auch in allen, die aus dir geworden sind und in dir und mit dir gefallen sind. Siehe, das weite Grab der Erde und auch das aller zahllosen Sternenwelten. Ich nehme dir die große Last der mit dir Gefallenen und lege sie nun in die Erde und in alle Sterne, und da soll kein Stäubchen nutzlos schweben und soll bergen bis zur Zeit ein lebend Wesen dir gleich in sich. Und seht, da nahm die Liebe den Geist und legte ihn in die schlafende Form. Und es gefiel dem Geiste wohl in mir, da er sah, dass er wohl geborgen war und ward befreit von einer so großen Last, die er so lange hatte tragen müssen. Und jetzt aber wurde er getragen von der lebendigen Wohnung, welche da bereitet hatte die ewige Liebe. Und als ich auf diese Art eins geworden war mit dem Geiste, seht, da weckte mich die ewige Liebe. Ich erwachte und stand als einzelner Mensch im Angesichte der ganzen unermesslichen Schöpfung und sah niemand denn mich, das Gras der Erde und ihre Gesträuche und Bäume und auch die leuchtende Sonne am weiten blauen Firmamente. Da fing mich an zu bangen. Ich verließ die Stelle, suchte eine Gesellschaft und fand auch nicht ein Wesen, das mir gliche. Und als ich des Suchens müde ward, da fiel ich wieder zur Erde nieder, und ein süßer Schlaf bemächtigte sich meiner. Und seht, in diesem Schlafe hatte ich den folgenden Traum. In der Mitte meines Herzens sah ich ein unendlich reizend Wesen, und dieses Wesen sprach in mir zu mir: Siehe mich an, wie schön und reizend ich bin und habe eine Form gleich der deinen und kann sie wohl überschauen. War meine Gestalt auch einst nur ein großes Licht, das da seine Strahlen sendete in endlose Räumen entlang und verzehrte sich selbst in solcher Übergröße, so konnte ich doch nie meine Form schauen, sondern ich war selbst Licht, in dem sich zahllose Formen enthüllten. Die Formen sind mir genommen worden, in denen ich mich verunvielfältigt sah und wohl empfand. Aber dafür ist mir nun selbst Form gegeben, und diese Form ist schöner denn all mein einstiges Licht. Und ich gefalle mir in dieser Form so sehr, dass ich eine große Lust an mir habe und liebe mich selbst und werde von dir geliebt. Und habe eine große Begierde in mir, zu mir, und kann dich zu mir ziehen, wann ich will. Und du musst allzeit folgen dem Zuge meiner Begierde. Und seht, ich hatte wirklich ein großes Wohlgefallen an mir, in mir. Und als ich so in diesem Wohlgefallen noch immer fest und fester schlief, da sah ich eine lichte Hand mich durch und durchgreifen bis in die Mitte des Herzens und festhalten mein zweites Ich. Und dieses sträubte sich anfangs, aber es unterlag bald den mächtigen Fingern der Liebe Jehovas. denn die lichte Hand war die Hand der ewigen Liebe. Bald zerbrach der mächtige Finger Gottes eine Rippe meinem zweiten Ich, ergriff in sein Innerstes und zog bald einen Wurm aus seinen Eingeweiden und schloss endlich wieder die Stelle, da der mächtige Finger des Herrn sich den Weg machte zur Wegnahme der eigenliebigen Begierde. Und danach aber sah dies mein zweites Ich nicht mehr so reizend aus wie ehedem, und es war seine Form gleich der meinigen, und ich hatte nicht mehr den Zug dahin, sondern wir beide wurden gezogen von der ewigen Liebe. Da sah ich den Geist verfallen in einem Schlummer, und in diesem Schlummer löste er sich auf und floss über in alle meine Teile, und wir wurden vollends eins. Da mir noch solches träumte, seht, da weckte mich auf einmal eine sanfte Stimme, und diese Stimme war eine Stimme des Herrn, und sprach: Adam, du Sohn der Erde, erwache und siehe an deine Gehilfin. Und ich sah die Eva vor mir und war froh über die Maßen, denn ich sah mein zweites Ich aus mir getreten, und dieses hatte eine große Freude an mir. Und diese Freude war die erste Liebe, die ich, der erste ungeborene Mensch, empfand und sah zum ersten Male mein geliebtes Weib und liebte sie rein im reinsten Schoße der ewigen Liebe Gottes in aller Fülle des ersten Lebens. Und seht ferner, in solcher süßen Empfindung verlebte ich 3 Tage und 3 Nächte. Da aber empfand ich auf einmal eine gewisse Leere in mir, und ich wusste nicht, was ich daraus hätte machen sollen oder was daraus werden sollte oder könnte. Wüste war es um mein Herz und trocken in dem Munde, und seht, da stand denn auf einmal die ewige Liebe vor mir, gar so mild und liebevoll aussehend, hauchte mich an und stärkte mich und sprach: Adam, siehe, dich hungert und dürstet nach Speise und Trank, und deine Liebe, die da soll Eva heißen, nicht minder. Sieh an die Bäume, die ich jetzt segnen werde, deren Frucht esse zur Stärkung eures Leibes sowohl als auch eurer Seele. Aber von jenem Baume dort in der Mitte des Gartens sollet ihr nicht essen, bevor ich wiederkommen werde, euch und den Baum zu segnen. Denn an dem Tage, da du von dem Baume essen wirst, wird auch der Tod in dich treten. Du wirst zwar versucht werden, aber sei standhaft bis zum 3. Male. So wirst du den Wurm des Todes, der am selben Baume nagt, verderben, die Eva reinigen und dir und ihr und allen, die aus dir wurden und werden, ein überfreies, seliges, ewiges Leben in Gott bereiten. Siehe, darum machte ich die Zeit, damit deine Prüfung nur kurz währen sollte und das erkämpfte Leben aber ewig. Siehe, du hast mit keiner fremden Macht zu kämpfen, sondern mit dir selbst, denn ich habe dir alles untertan gemacht. Aber nur dich selbst konnte und durfte ich nicht, damit das Leben dir eigen werde. Daher missachte nicht dieses leichte Gebot und erhebe dich über dich selbst, damit du leben mögest ewig. Siehe, der Wurm ist dein Böses vom Grunde aus und trägt den Stachel des Todes in sich. Daher beiße nicht in den Stachel des Wurms, den ich dir genommen habe vor Eva aus deinem Herzen im Schlafe, und bildete daraus die Eva, die dir lieb ist, da sie aus deiner Liebe entstammt und ihr Fleisch aus deiner Begierde, und blieb in ihr die Wurzel des Todes, welchen du beleben sollst durch deinen Gehorsam. Geliebter Adam, siehe, ich, die ewige Liebe Gottes, aus der alles Leben strömt, sage dir das bittend: Verdirb mir nicht ein so großes Werk an dir. Du weißt ja, welche lange Zeit der Zeiten verronnen ist, seitdem, da ich dich auffing im ewigen Fallen vom Leben zum Tode. Siehe, es mochten wohl 1 Milliarde von solchen Erdenjahren verflossen sein, wenn schon damals eine Zeit bestanden hätte, und ich scheute nicht jegliche Sorge, dich, lieben geschaffenen Bruder, zu retten, aber da ich so viel tat, so tue du noch das Wenige und gib in dir mir meinen geliebten Bruder wieder, damit wir in Gott, unserem heiligen Vater, wieder eine Liebe werden möchten ewig. Amen. Und seht, da verließ mich die Liebe. Ich aber aß und trank und stärkte mich zum Ungehorsame. O Kinder, hört, ich wurde der ewigen Liebe ungehorsam. Die Erde vermag euch zu erzählen die Größe meiner Untat, denn da blieb kein Stein auf dem anderen. Und die Unendlichkeit ward erfüllt von der großen Gewalt des Zornes Gottes. Ich verbarg mich und weinte bittere Tränen der Reue, und die ewige Liebe verschmähte nicht meine Tränen, und die Zähren der Eva waren ihr angenehm. O Kinder, höret, die Liebe machte alles wieder gut. Ich fehlte wieder am Sabbate und weinte laut über meine Verworfenheit. Und seht, die Liebe sandte einen Engel und ließ mich geleiten aus dem Garten der Versuchung in ein Land, das der Seht noch gar wohl kennt, in ein Land der Besserung, aber auch in ein Land der Trauer und wieder in ein Land der Freude. Denn als ich den Fluch wegnahm vom Kains Haupte, der von meinem Todesstachel verderblich geworden war, da er entstanden ist vom Safte des Apfels, der vom Wurme des Todes begeifert war, so gab mir die Liebe des Herrn meinen lieben Abel. Seht, und nun vor 100 Jahren führte uns alle der neue Engel der ewigen Liebe des Herrn hierher ins Land der Erkenntnis Gottes und seiner ewigen Wahrheit, da Abel das Schwert pflanzte und die roten und weißen Beeren vom Strauche las. Seht nun, Kinder, die unermessliche Liebe Gottes, was alles sie an mir und an euch allen getan hat, noch tut und ewig tun wird. Daher seid fröhlich, wenn die ewige Liebe auch die Kinder Kains heimsucht, doch aber soll nie jemand dahin wandeln von uns ohne das ausdrückliche Gebot des Herrn, denn das Erdreich daselbst besteht aus dem Kote der Würmer. Daher, wenn der Herr jemanden zuvor nicht gesegnet hat, der wage es nicht dahin, denn alles Übel liegt in den Weibern der Tiefe nun, daher verunreinigt euch nicht mit ihnen. Amen. Ende dieses Kapitels.